All diese Erfahrungen flossen ein in die Konstruktion der Währungsordnung von Bretton Woods. Man wollte die Flexibilität einer Papierwährung, aber gleichzeitig die Ankerfunktion eines Goldstandards mit seinen festen Wechselkursen. Dies ging fast ein Vierteljahrhundert lang gut. Aber letztlich zerbrach das System an zwei Punkten. Viele Länder waren nicht bereit, ihre Geld- und Finanzpolitik jener Disziplin zu unterwerfen, die notwendig gewesen wäre, um das Austauschverhältnis zum Dollar zu sichern. Das hätte den weitgehenden Verzicht auf eine autonome Geld- und Konjunkturpolitik erfordert, hätte die Möglichkeit staatlicher Kreditaufnahme begrenzt und insbesondere die in vielen Ländern durchaus beliebte Staatsfinanzierung mit Notenbankkredit behindert. Die USA waren aber auch nicht bereit, die Bindungen eines Goldstandards gegen sich gelten zu lassen. Ein fester Goldpreis bedeutet nämlich, dass es zwar Schwankungen des Preisniveaus geben kann, aber keinen allgemeinen Inflationstrend. Bei konstantem Austauschverhältnis zwischen Dollar und Gold hätte dies ja impliziert, dass der reale Goldpreis kontinuierlich sinkt. Stattdessen nutzten die USA den Umstand, dass sie mit dem Dollar die Weltreservewährung hatten, für eine expansive Politik. Die Kreditfinanzierung des teuren Vietnamkriegs führte schon in den 60er Jahren dazu, dass überall auf der Welt die Dollarguthaben wuchsen. In Europa entstand der Euro-Dollar-Markt. Das System von Bretton Woods zerbrach also daran, dass die Beteiligten nicht nach den Regeln spielten, die das System erforderte. Wer will, mag hierin eine Parallele sehen zu den gegenwärtigen Problemen der Europäischen Währungsunion. An dieser Stelle erneut eine Bemerkung zur Rolle des Vertrauens in der Geldpolitik. Der Wert des Geldes bestand zu allen Zeiten darin, dass es ganz einfach knapp war. War es knapp genug, dann war das Angebot an Waren und Diensten im Verhältnis zum Geld reichlich und der Geldwert stabil. War es zu knapp, konnte es allerdings den Wirtschaftskreislauf beeinträchtigen und Absatzprobleme bewirken, wenn die Preise nicht schnell genug fielen. Geldmünzen gaben dem Vertrauen in den Geldwert ein staatliches Gütesiegel. Die Prägung, seit Kaiser Augustus häufig mit dem Bild des Landesherrn, garantierte, dass in der Münze eine bestimmte Menge an Gold oder Silber enthalten war. Die Prägung schuf Vertrauen und erleichterte den Wirtschaftsverkehr. Zu allen Zeiten, insbesondere wenn es Kriege zu finanzieren galt, kamen Landesherren in Versuchung, den Edelmetallgehalt ihrer Münzen herabzusetzen und so ihren Bestand an Geld quasi zu verlängern. Sobald die Bevölkerung das merkte, wurden die guten alten Münzen aus dem Verkehr gezogen und eingeschmolzen, bezahlt wurde nur noch mit den schlechten neuen Münzen. Gresham'sches Gesetz. Seit der Erfindung des Papiergeldes griff der Staat ergänzend zur Verschlechterung des Metallgehalts gern zur Notenpresse. So entstanden die großen Inflationen. Um das zu verhindern, entstanden die Bestrebungen, den Notenbankkredit für Staaten zu beschränken und die Unabhängigkeit der Zentralbank zu sichern. Das Funktionieren einer Papierwährung ist davon abhängig, dass die Preise nicht im Übermaß steigen und die Wirtschaftssubjekte Vertrauen haben, dass das so bleibt. Jedes Guthaben, das eine Notenbank einem Wirtschaftssubjekt auf einem Zentralbankkonto einräumt, ist im Prinzip die Entstehung von Geld. Auch die Schaffung von viel zusätzlichem Geld muss nicht unbedingt inflationär wirken. Sie senkt möglicherweise zunächst nur die Zinsen oder regt den Wirtschaftskreislauf an. Die Kausalitäten sind verschlungen und oft selbst für die Beteiligten nicht immer völlig durchschaubar. Das erleichtert nicht nur den Irrtum, sondern auch den Missbrauch. Es ist deshalb kein Zufall, dass sich der Streit in der Europäischen Währungsunion insbesondere an der Frage entzündet hat, ob die Europäische Zentralbank Staatsanleihen kaufen darf. Dazu später mehr.